الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Alles noch mit Allah, dem Herrn der Welten, Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit, seinem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liebe Geschwister, selbstverständlich kann ein Mensch durch seinen gesunden Verstand und durch die Fitra, die natürliche Veranlagung, gemäß der Allah einen Menschen erschaffen hat, das heißt das, was Allah einem natürlicherweise mitgegeben hat, kann er dazu kommen, zum Entschluss kommen, dass es nur einen Gott gibt und einen Schöpfer gibt. Er kann zum Entschluss kommen, dass es nur einen Herrn gibt, einen Rabb gibt. Und er kann auch daraus schlussfolgern, wenn es nur einen Herrn gibt, der alles erschaffen hat, dann macht es keinen Sinn, jemanden anderes anzubeten und zu dienen, als ihn, subhanahu wa ta'ala. Denn diese Sache hat uns Allah von Geburt an mitgegeben. Allah berichtet uns im Koran, Surat al-A'raf, noch bevor er die Menschen an sich erschaffen hat, das heißt so erschaffen hat, wie wir sie jetzt kennen, er sagte uns, dass er die Menschen angesprochen hat, damals schon. Angesprochen hat, zu ihnen gesagt hat, Alastu bi Rabbikum, bin ich nicht euer Herr? Und wir alle, auch wenn wir uns nicht daran erinnern können, wir alle haben damals gesagt, selbstverständlich, Bala. Und diese Antwort ist in uns drin manifestiert. Nicht, dass wir uns daran erinnern können, aber das ist die göttliche das ist die natürliche Veranlagung, die Allah subhanahu wa ta'ala einem jeden Menschen mitgegeben hat. Aber zur Barmherzigkeit Allahs gehört es, dass er natürlich uns nicht zur Rechenschaft ziehen wird für dieses erste Versprechen oder dieses erste Abkommen, das wir mit ihm eingegangen sind. Wir sind mit ihm dieses Abkommen eingegangen, aber er wird uns dafür nicht zur Rechenschaft ziehen. Sondern erst, wenn er einen Gesandten geschickt hat, beziehungsweise wenn die Botschaft den Menschen erreicht hat. Und so sagte Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Das heißt, wir haben niemals bestraft, bis wir nicht einen Gesandten entsandt haben. Und auch die Engel werden am Tag der Auferstehung zu den Leugnern sagen, ist zu euch denn kein Warner gekommen? Damit sie nicht zu Unrecht in die Hölle werfen. Ist zu euch denn kein Warner gekommen? Und sie sagen, doch, zu uns ist ein Warner gekommen, aber wir haben ihn der Lüge bezichtigt, wie es in Surat al-Mulk heißt. Wenn du mit deinem gesunden Menschenverstand zum Glauben an Allah gelangen kannst, kannst du aber trotzdem, die Frage ist, kannst du auch mit dem gesunden Menschenverstand herausfinden, wie dieser Herr, subhanahu wa ta'ala, der anders sein muss als alle seine Schöpfung, kannst du herausfinden, wie er, subhanahu wa ta'ala, angebetet werden möchte? Kannst du herausfinden, was er gerne hätte von dir, was er als verboten bezeichnet, was er als erlaubt bezeichnet? Sicherlich nicht. Dem Verstand sind hier die Grenzen gesetzt. Und deswegen bedarf es einem Gesandten, bedarf es eines Menschen, der Offenbarung erhält von Allah und uns genau sagt, wie wir Allah anzubeten haben. Denn Allah ist nicht so wie wir. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ Allah sagte, nichts ist ihm gleich. Deswegen gehört es zur vollkommenen Befolgung der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass man seinem Vorbild folgt, in kleinen und in großen Angelegenheiten. Im Glauben als auch im Gottesdienste, bei Pflichten als auch bei Freiwilligen, bei allen Dingen, wodurch du Allah dich nähern möchtest, gilt es zu fragen, wie hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das gemacht? Und deswegen sagte der Prophet alaihi wasallam ganz klar, egal wer etwas tut, was nicht zu meiner Sunna gehört, egal wer etwas tut auf eine Art und Weise, wie ich sie selbst nicht gemacht habe, dessen Tat wird verworfen werden. Das heißt, Allah wird diese Tat nicht annehmen und Allah wird ihn auch dafür nicht belohnen für diese Tat und Allah subhanahu wa ta'ala wird ihn sogar vielleicht zur Rechenschaft ziehen für diese Tat, die er gemacht hat. Das ist das, was die Gelehrten als Bid'ah bezeichnen, und zwar eine Neuerung in der Religion. Eine Neuerung in der Religion, wir reden hier von Neuerungen in Bezug auf die Religion. Das Erneuern, das etwas Neues machen, was es vorher nicht gegeben hat, das ist in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala ein Lob. Denn Allah azza wa jal bezeichnet sich im Koran al-Karim als Badi'u samawati wal ard. Das heißt, derjenige, der Himmel und Erde erschaffen hat auf eine Art und Weise, wie es zuvor noch niemand gemacht hat. Und natürlich, welcher Mensch ist imstande, etwas überhaupt Ähnliches zu erschaffen, wie Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen hat. Insofern, in Bezug auf Allah azza wa jal ist diese Sache ein Lob und eine Art Vollkommenheit. Aber in Bezug auf den Menschen ist es eine Sache der Erniedrigung. Denn Allah subhanahu wa ta'ala hat dich als seinen Diener, als seinen Sklaven erschaffen und du hast das zu tun, was Allah von dir verlangt. Und uns geht es um dieses Prinzip. Und wenn wir jetzt verstanden haben, warum das so wichtig ist, und wenn wir verstanden haben, wie gefährlich es ist, aus diesem Weg des Propheten sallallahu alaihi wasallam wegzugehen, diesen Weg zu verlassen, dann können wir vieles erklären. Und da können wir auch erklären, weil wir wissen, dass wir uns jetzt im Monat Rabi' befinden und dass manche Leute am 12. Rabi' den Geburtstag des Propheten sallallahu alaihi wasallam feiern. Eine Sache, liebe Geschwister, die zusammengefasst weder der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gemacht hat, noch angeordnet hat, noch die vier Kalifen gemacht haben, noch die anderen Sahaba, noch irgendjemand aus den ersten drei rechtschaffenen Generationen, dann ist eine Erneuerung, das ist eine Bid'a, die erst im 4. Jahrhundert nach dem Propheten sallallahu alaihi wasallam ins Leben gerufen worden ist, also erfunden worden ist. Und davon ganz abgesehen, was während diesen Feierlichkeiten oder Festen geschieht, das spielt keine Rolle. Uns geht es um das Prinzip. Jemand kommt und sagt, dass was vorher noch nie jemand gemacht hat, ich meine damit natürlich den Propheten, die Sahaba in erster Linie, diese Sache, die noch nie jemand vorher gemacht hat, ist etwas, wodurch du dich Allah nähern kannst. Und das ist eine ganz gefährliche Sache, auf Deutsch sagt man höllisch, und sie ist tatsächlich höllisch. Warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala im Koran Karim sinngemäß gesagt hat, oder ich stelle es auch erstmal auf Arabisch, أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهِ. Das heißt, haben sie etwa Teilhaber, die ihnen als Teil der Religion gesetzlich gemacht haben, was Allah nicht erlaubt hat? Haben sie etwa Teilhaber, das heißt andere Götter neben Allah subhanahu wa ta'ala, jemand, der sich auf seine Stufe gestellt hat, der etwas gesetzlich macht, als Teil der Religion bestimmt, was Allah nicht erlaubt hat? Noch diese Eier entnehmen wir deutlich, liebe Geschwister, dass die Erlaubnis muss erstmal von Allah kommen. Kein Mensch hat das Recht, etwas für gesetzlich zu erklären, es sei denn, er hat dafür die Erlaubnis von Allah subhanahu wa ta'ala. Und diejenigen Menschen, die so etwas feiern, sehr oft passiert ist, und das ist auch nicht verwunderlich, wenn ein Mensch schon etwas ganz Neues erfindet, dann ist es nicht erfunden, nicht verwunderlich, dass er während diesen Feierlichkeiten Dinge macht, die auch verboten sind. Denn während diesen Feierlichkeiten werden manchmal sogar, und das kommt noch hinzu, werden manchmal Sachen gesagt, möge Allah uns davon bewahren, die bis zum Schirk gelangen, weil sie mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam übertreiben. Und keiner kommt und sagt, du kannst den Propheten loben, wie du willst, das gehört alles zur Liebe des Propheten sallallahu alaihi wasallam, das ist Käse. Und die Wahrheit ist, dass die Liebe zum Propheten sallallahu alaihi wasallam zeigt sich äußerlich und innerlich daran, dass du ihm befolgst sallallahu alaihi wasallam. Und diejenigen Menschen, die so etwas feiern, sind nicht besser als die Christen, die das Fest, das Weihnachtsfest feiern, denn an Weihnachten feiern sie den Geburtstag ihres Propheten und manche Muslime feiern den Geburtstag ihres Propheten. Was ist da besser als dort? Jemand, der so etwas macht, ist vergleichbar mit jemandem, der einen Koran kauft und schmückt diesen Koran, vergoldet ihn, verziert ihn, aber er lässt ihn im Regal stehen und auf gar keinen Fall liest er darin. Ja? Das ist der Vergleich einer solchen Person mit einer solchen Person. Davon abgesehen gibt es bis zu 7 verschiedene Aussagen, wann der Geburtstag des Propheten im Rabi' sein sollen. Und niemand weiß das außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und gefragt gerade mal die arabischen Geschwister, sie sollen mal ihren Vater fragen, beziehungsweise ihren Großvater fragen, wann er geboren ist. Und ich bin sicher, du wirst verblüfft sein, wie viele nicht wissen, wann sie überhaupt geboren worden sind. Warum? Weil das eine Sache ist, die bei den Arabern keine große Rolle gespielt hat in der Vergangenheit und schon gar nicht vor 1400 Jahren. Und deswegen haben die Sahaba sich auch nicht darum gekümmert, weil es keine Sache der Religion ist. Und wer sie zu einer Sache der Religion macht, wird von Allah danach gefragt werden, möge Allah mich und davor euch bewahren. Manche Leute sagen, was ist das Problem? Was ist das Problem? Was ist daran so gefährlich? Die eine Sache haben wir erklärt, weil jemand, der so etwas macht, sich als Gesetzgeber ausgibt, neben Allah subhanahu wa ta'ala. Und die zweite Angelegenheit, der zweite Grund ist, jemand, müsst euch mal kurz überlegen, jemand, der so etwas macht, was macht er in Wirklichkeit? Er sagt sich, ich denke, diese Sache ist etwas Gesetzliches. Ich denke, ich kann mich Allah dadurch nähern, indem ich mich mit anderen treffe, an diesem Abend oder in dieser Nacht oder an diesem Tag die Sira des Propheten sallallahu alaihi wasallam lese und studiere. Ich denke, ich mache etwas Gutes. Und das ist ja genau das Problem. Er denkt mit seinem Kopf, kann er bestimmen, was gut ist und was schlecht ist. Und das ist nicht die sunnitische Religion, liebe Geschwister. Das ist der Glaube von anderen Sekten der Religion. Manche Sekten, sie glauben tatsächlich, dass das, was der Mensch als gut bezeichnet, ist auch bei Allah gut. Aber das ist nicht Islam, liebe Geschwister. Und deswegen, eine Person, die so etwas macht, möge Allah uns davor bewahren, sie vergleicht sich selbst mit dem Schöpfer, subhanahu wa ta'ala. Das heißt, sie denkt, gemäß ihres Verstandes ist diese Sache eine gute Angelegenheit, eine Sache, die in Ordnung ist, und sagt, okay, dann schlussfolgere ich daraus, dass sie bei Allah auch in Ordnung sein muss. Und diese Schlussfolgerung nennt man auf Arabisch Tashbih oder Tamthil, möge Allah subhanahu wa ta'ala davor bewahren. Und das funktioniert nicht, weil du kannst keine Schlussfolgerung ziehen von der Schöpfung auf den Schöpfer, subhanahu wa ta'ala, denn Allah ist anders als du und ich. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٍ. Nichts ist ihm jemals gleich oder niemand ist ihm jemals gleich. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mich und euch davor bewahren, auch wenn man sich trifft und solche Sachen macht. Und da kommen manche Leute und geben denjenigen, die vor solchen Neuerungen und warnen, unverschämte Bezeichnungen. Das müsst ihr wissen, wenn jemand so etwas sagt, im Hintergrund nachschauen, besser gesagt, das genau analysieren, warum sagt er das? Meistens sagt er das, weil er das gewohnt ist und weil sein Vater das macht, weil sein Opa das macht, sein Großvater das macht, weil seine Moschee das macht und deswegen fühlt er sich angegriffen. Aber in Wirklichkeit, er wird dir keinen Beweis nennen können. Denn wenn er dir einen Beweis nennen kann, dann soll er ihn nennen. Wenn du mich fragst, warum betest du im Salah in Richtung Mekka, ich sage dir, weil Allah das im Koran angeordnet hat. Und diese Leute fragst, warum feierst du am 12. Rabi', den Geburtstag des Propheten sallallahu alaihi wasallam, er wird dir sagen, ich habe keine Antwort. Er hat keinen gültigen Beweis, er hat vielleicht Scheinbeweise und er nennt vielleicht, er sagt, der Gelehrte so und so und der Gelehrte so und so, aber das sind keine Beweise in unserer Religion. Beweise das, was Allah gesagt hat und sein Prophet sallallahu alaihi wasallam. Möge Allah uns und euch davor bewahren und unsere Sünden vergeben, die großen und die kleinen, die vergangenen als auch die zukünftigen, unsere Herzen reinigen, denn er ist derjenige, der dazu imstande ist und er ist derjenige, den wir darum zu bitten haben. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.